Ja, willkommen zurück bei Reducation. Der letzte inhaltliche Beitrag für heute trägt den Titel Übung für den Ernstfall. Los geht's. Ende Januar schien die Ende Januar schienen die Investigativgenies des Fokus einen handfesten Skandal aufgedeckt zu haben. Die Linkspartei soll Insiderwissen an Militante verraten haben. Vertrauliches Wissen soll über Referentinnen von Abgeordneten an linksextreme Kreise gegangen sein. Der allseits beliebte CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach wusste es schon immer. Zitat, unser Verdacht gegen die Linkspartei bestätigt sich. Diese Informationen werden von Militanten für den Kampf gegen unseren Staat missbraucht. Zitat Ende. Was dabei vergessen wurde zu erwähnen, es ging um parlamentarische Anfragen, die insbesondere in Zeiten von marginalisierter Opposition eines der wichtigsten Kontrollinstrumente gegenüber der Regierung ist und von der Bundestagsverwaltung in der Regel auf der Website des Bundestags veröffentlicht wird. Eines der vom Fokus herangezogenen Beispiele ist ein Dokument, das eine Liste der öffentlichen Auftritte der Bundeswehr enthielt, welche von Friedensaktivistinnen genutzt wurde, um beispielsweise Auftritte von Bundeswehroffizieren an Schulen kritisch zu begleiten. Seit gestern wird nun bei unterschiedlichen Zeitungen über eine andere Antwort auf eine kleine Anfrage berichtet, die in dem einen oder anderen außerparlamentarischen Zusammenhang neu sein dürfte. Es geht in der kleinen Anfrage, Bundestagsdrucksache 18404, wer es nachlesen möchte, um Übungen deutscher Polizeikräfte mit ausländischen Sicherheitskräften in Deutschland. So wurde zum Beispiel im Juni 2012 zusammen mit der österreichischen Polizei in Bayreuth der Umgang mit Hausbesetzern geübt. Im selben Jahr wurde auch mit belgischen und luxemburgischen Kräften das Auflösen einer Gleisblockade trainiert. Mit Bohrhammern, Trennschleifern, Schienentrenn- und Kernbohrgeräten wurden unter der Schiene eingebrachte Metallröhren, ein in das Glas eingelassener Betonblock und ein freistehender Betonblock mit eingelassener Armröhre fachgerecht beseitigt. Ziel sei es gewesen, den Teilnehmern, offensichtlich nur männliche Bullen, die Möglichkeit zu bieten, die unterschiedlichen taktischen und organisatorischen Vorgehensweisen anderer Einheiten bei gleicher Aufgabenstellung kennenzulernen. Kurz, wer prügelt den Castor am schnellsten und billigsten dahin, wo er hin soll? Nur, dass keine Missverständnisse aufkommen. Das Wort Castor ist von mir. Der Rest steht dieser kleinen parlamentarischen Anfrage bzw. der Antwort. Bis auf das Wort Bullen nehme ich an. Ja, das kann auch sein, dass das... ich habe aber gehört, dass das in Bayern legal ist, weil das als Dialekt dort zählt. Ja. Ein anderes Wort, das sich auch in dieser Antwort auf die kleine Anfrage findet und das wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass die kleine Anfrage so große Wellen schlägt, ist das Wort Blockupy. Ihr erinnert euch vielleicht, Blockupy war diese Großveranstaltung hier um die Ecke, die irgendwie immer verhindert wurde. Vor 2 Jahren wurden die Aktionstage und das Camp so großflächig verboten, dass einem die Worte fehlen. Und letztes Jahr waren die Aktionstage auf weniger Militanz ausgelegt und dafür wurde die Abschlussdemo mit zigtausend Menschen nach ein paar Metern gestoppt. So spontan, dass es sogar der Presse auffiel. Nun ja, auf jeden Fall hat die saarländische Polizei letztes Jahr mit französischen Kolleginnen eine Übung mit dem einfallsreichen Namen Demonstration durchgeführt. In der kleinen Anfrage findet sich dazu folgende Frage, Zitat, welches waren die zugrunde liegenden Szenarien? Um was für eine Demonstration handelt es sich? Welcher Personenkreis beteiligte sich daran? Welche Maßnahmen wurden seitens der Polizei geübt? Und inwiefern beinhaltet dies repressive Maßnahmen und welcher Art? Zitat Ende. Und die Antwort, Zitat, als Übungslage wurde ein Aufzug mit Zwischen- und Abschlusskundgebung in Anlehnung an das Demonstrationsgeschehen der sogenannten Blockupy-Aktionstage zugrunde gelegt. Die Übungslage wurde im Verlauf durch verschiedene Übungseinlagen ergänzt. Als Maßnahme zum Schutz eines friedlichen Verlaufs des als Übungslage angenommenen Versammlungsgeschehens waren neben der Begleitung des Aufzuges insbesondere deeskalierende Kommunikationsstrategien, Objektschutz sowie das Lösen von Blockadesituationen Gegenstand der Übung. Hinsichtlich der Übungsteilnehmer wird auf Antwort zu Frage 4c verwiesen. Zitat Ende. Ja, und diese Antwort ist einfach Bullshit. Also zum Ersten ist die lange und bürokratische Antwort für wir sagen es euch nicht. Oder hat irgendjemand eine konkrete Vorstellung von den zur Lösung der Blockadesituation eingesetzten Zwangsmaßnahmen, wie explizit gefragt wurde? Zum Zweiten, das Demonstrationsgeschehen der sogenannten Blockupy-Aktionstage zugrunde gelegt. Was ist das? Eine deeskalierende Kommunikationsstrategie. Geht nach Hause, die Demo ist verboten. Oder, ach Leute, jetzt lasst uns doch mal Feierabend machen. Ihr wisst doch selber, dass der Spaß nicht so stattfinden wird, wie ihr euch das denkt. Und naja, jetzt geht auch ein Bier trinken. Wir wollen doch alle Feierabend haben. Zum Dritten, was darf ich mir unter einer Ergänzung der Übungslage durch verschiedene Übungseinlagen vorstellen? Keine Ahnung. Zum vierten, wieder die Ausrede vom Schutz des friedlichen Verlaufs. Das Szenario von Blockupy vor Augen ist der einzige Verhalten, den friedlichen Verlauf zu schützen, den Aktionstagen ihren Verlauf zu lassen. Dass nach ein paar Stunden Einkesseln die Leute am Rad drehen und Scheiße bauen, ist irgendwie klar. Zuletzt der letzte Satz. Hinsichtlich der Übungsteilnehmer wird auf Antwort zu Frage 4c verwiesen. Dieser bezieht sich scheinbar auf die Frage, welcher Personenkreis sich an der Demonstration beteiligte und missversteht sie aus Versehen so, dass noch einmal auf die Antwort verwiesen wird, welche Bullen beteiligt waren. Dass auf jeder Demo Bullen sind, ist irgendwie klar, aber beantwortet die Frage, wer als Teilnehmer der Demonstration eingeschätzt wird, eben einfach nicht. Also kurz Zwischenfazit. Die Fragen beantworten oder die Kunst, diese Fragen zu beantworten, ist die Kunst, diese nicht zu beantworten. Aber nicht einfach sagen, das wissen wir nicht, am Ende weist dir jemand nach, dass du es doch wusstest, sondern Allgemeinplätze, ups, Frage falsch verstanden oder einfach noch mehr Allgemeinplätze. Dennoch hält dieser fast inhaltsleere Verweis auf Antwortfrage 4c doch noch Spannung parat. Also so viel Spannung, wie ein amtsdeutsches Behördendokument eben aushält. Ich hatte eben schon mal erwähnt, dass diese Blockupy-Verhindern-Übung mit französischen Kolleginnen stattgefunden hat. Interessant dabei ist aber, dass es nicht nur eine Hundertschaft der Compagnie Républicaine de Sécurité, CRS, am Start war, sondern auch eine Hundertschaft der Gendarmerie Mobile. Letztere sind wiederum ein spannender Sparringspartner, weil die Gendarmerie nicht im engeren Sinn eine Polizeieinheit ist. Gendarmerie bezeichnet einen hybriden Typ Exekutive, den es in Deutschland gar nicht gibt. Und der als Teil des Militärs Aufgaben übernimmt, die zumeist als klassische Polizeiarbeit gelten. Zwar ist die französische Gendarmerie seit ein paar Jahren auch dem Innenministerium unterstellt, jedoch zugleich noch immer dem Verteidigungsministerium. In Frankreich verläuft die Aufgabenteilung so, dass die Gendarmerie die Funktionen der Polizei für den ländlichen Raum übernimmt, aber es gibt auch Gendarmerie-Divisionen, die zum Beispiel die Militärpolizei im Sinne der deutschen Feldjäger übernimmt. Oder wenn hoher Besuch einreitet, die schnieke Begrüßung mit Salutschüssen und Trompeten übernimmt. Ja, und dann gibt es noch so Secret Service-mäßige Personen und Objektschutz und Luft- und Meerespolizeiaufgaben und Flughafenkontrolle und so weiter. Das alles übernimmt die französische Gendarmerie als gleichberechtigter Teil der Streitkräfte, neben den klassischen Luft-, Meeres- und Landstreitkräften, die Frankreich natürlich auch noch besitzt. Alles in allem also eher nicht so richtig zivil. Bevor ich gleich nochmal auf die Übung zurückkomme, noch ein kleiner Ausflug zu den anderen europäischen Gendarmerien. Gendarmerie gibt es nicht nur in Frankreich, wer zum Beispiel mal in Spanien oder Italien im Urlaub war, kennt vielleicht die netten Damen und Herren von der Guardia Civil oder den Carabinieri. Und all diese lustigen, halb militärisch, halb zivilen Sicherheitskräfte üben nicht nur gelegentlich gemeinsam, wie in unserem Fall, sondern es gibt auch eine gemeinsame europäische Gendarmerietruppe mit dem sympathischen Motto Lex Paciferat, das Gesetz wird den Frieden bringen. Neben französischen, italienischen und spanischen Gendarmerien machen bei diesem bereitstehenden Heer auch die Portugiesen, Niederländer und Rumänen mit und dann gibt es noch Partnerländer und die Türkei beobachtet das Ganze, was auch immer das heißt. Jedoch steht da dieses europäische Paramilitär in der Gegend rum und ja, das finde ich irgendwie ganz spannend. Die Aufgabe dieser europäischen Gendarmerietruppe zitiere ich mal aus der Wikipedia. Zitat Anfang. Die European Gendarmerie Force EGF war von Anfang an dazu gedacht, alle möglichen Arten des Krisenmanagements abzudecken, sei es nun als Teil einer Militäreinheit oder unter dem Kommando von zivilen Kräften. Auch hat die Truppe die Aufgabe, lokale Polizeieinheiten zu ersetzen oder zu verstärken. Sie kann in jeder Phase des Krisenmanagements eingesetzt werden. Wie schon für das Krisenmanagement ist die europäische Gendarmerietruppe auch für alle möglichen Typen der Polizeiarbeit gedacht. Dies beinhaltet die Aufrechterhaltung von Sicherheit und öffentlicher Ordnung, das Beaufsichtigen und Begleiten und Beraten von lokalen Polizeikräften, das Regeln des Verkehrs, die Überwachung von öffentlichen Plätzen, Grenzkontrollen sowie generelle geheimdienstliche Tätigkeiten. Zum Aufgabenbereich der EGF gehört ferner der Schutz von Besitztümern und Menschen sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung im Falle einer öffentlichen Störung. Zitat Ende. Und damit sind wir wieder bei Blockupy. An der Übung teilgenommen hat eine Hundertschaft der Gendarmerie Mobile, sozusagen die Riot Cops unter den französischen Gendarmen. Laut Wikipedia werden die Einsatzkräfte der Gendarmerie Mobile oft mit solchen der Compagnie Républicaine de Sécurité, CRS, verwechselt, welche die andere Einheit waren, die an der Übung im Saarland teilgenommen haben. Die CRS jedoch sind keine Militärs, sondern die Riot Cop Abteilung der richtigen Polizei in Frankreich. Wie richtige Polizisten leben die CSSler in Kasernen und haben laufend Vorwürfe wegen Rassismus und Gewaltexzessen gegen Schulkinder am Hals. Sie unterscheiden sich jedoch klar von den Kolleginnen von der Gendarmerie. Die CSSler haben nämlich blaue oder genau dunkelblaue Uniformen, die Gendarme schwarze. Sehr praktisch. Auf jeden Fall trainieren diese beiden sympathischen Exekutivorgane mit der saarländischen Polizei, wie man am besten mit Menschen, die Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen, umgeht. Finde ich gut. Aufstandsbekämpfung oder das, was für einen Aufstand gehalten wird, wie die Infragestellung von Besitztümern, siehe europäische Gendarmerietruppe, ist ja in Deutschland noch echte Polizeiarbeit. Das Militär gegen Demonstrierende einzusetzen, ist nach 1933 ein bisschen aus der Mode gekommen. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Allerdings hat die Exekutive natürlich Weitsicht und baut deshalb Schnöggersburg wieder auf. Schnöggersburg kennt wahrscheinlich niemand, ist auch zwischen 1933 und 1936 platt gemacht worden, um da, wo es mal war, etwas aufzubauen, was heute offiziell Gefechtsübungszentrum Heer heißt, der drittgrößte militärische Spielplatz der BRD. Dort gibt's heute Dörfer, die so aussehen, als ständen sie im Kosovo oder in Afghanistan. Und all die armen Schweine, die dort unsere Freiheit verteidigen oder Schulen bauen, kriegen im Gefechtsübungszentrum Heer ihr letztes Briefing. Auf jeden Fall hatte das weitsichtige Entscheidungsgremium, das zuständig ist, folgende Einsicht, Zitat Wikipedia. Den Planungen lag die Erkenntnis zugrunde, dass Unruhen und Aufstände in den meisten Fällen von dicht besiedelten Gebieten ausgehen und sich dann, wenn sie nicht rechtzeitig niedergeschlagen werden, auf das ganze Land ausdehnen. Zitat Ende. Da steht dann gar nichts mehr vom Schutz einer Demonstration und es passt auch nicht zu kosovarischen oder afghanischen Dörfern, werdet ihr sagen. Stimmt, deshalb wird auch Schnöggersburg wieder aufgebaut. Und zwar als Übungsstadt Schnöggersburg, als 6 Quadratkilometer große Stadtkulisse, welche Europas größtes Übungszentrum für Aufruhrbekämpfung wird. Das Übungsareal, Kosten etwa 100 Millionen Euro, soll mit über 500 Gebäuden und Hochhäusern, Straßen, U-Bahn-Tunneln, Kanalisationen und Industriegebiet, eine stadttypische Bebauung sowie einen 22 Meter breiten Fluss und ein Waldgebiet enthalten. Ein Fußballstadion soll es, glaube ich, auch geben. Und ihr daheim dürft euch jetzt selber überlegen, wer dort warum was trainiert und was dann mit den Fähigkeiten gemacht werden wird. Aber aufpassen, diese Informationen sind alle streng geheim, weil öffentlich. Wenn das der Bosbach hört, bei Geheimnisverrat kennt er nichts. Ja, das wäre. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik. Was hören wir denn? Wir hören auf speziellen Wunsch eines weiteren Gastes die apokalyptischen Reiter, der arme Kunrad.